Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch alle da mit voller Mannschaft. Die Themen dieser Woche, die werden sein folgendermaßen. Morgen Nacht reden wir über das Thema Panik, panische Geschichten. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema erogene Zonen. Heute Nacht ist das Talk Radio offen für alle eure Geschichten, alle eure Anliegen. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0130 2911, das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer ist 0130 11 51 22. Wenn ihr uns faxt, dann schreibt ein paar Stichworte zu eurem Thema auf das Fax und vergesst nicht, eure Telefonnummer auch aufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. 0130 29 11, die Telefonnummer 0130 11 51 22, die Faxnummer. Und ausnahmsweise beginnen wir die heutige Sendung mal mit einem Witz. Dieser Witz ist mir gefaxt worden von Günther aus Köln. Und er beschäftigt sich mit dem Thema Penisvergrößerung, über das wir ja letzte Woche ausführlich hier gesprochen haben. Der Witz geht wie folgt. Ein Mann wollte einen großen Penis wie sein schwarzer Freund haben. Deshalb kaufte er sich den Penisverlängerungsapparat, über den wir gesprochen haben, so eine Art Streckbank für Penisse. Nach 14 Tagen trifft der Schwarze seinen Freund und er fragt, wie hat es geholfen? Die Antwort, sehr gut, schwarz ist er schon. In diesem Sinne fangen wir heute an, Detlef 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, dein Thema. Ja, also, ja, mein Thema ist folgendermaßen. Ich bin ziemlich oft beruflich unterwegs. Ja. Und wenn ich die Zeit habe, wegzugehen, um Frauen kennenzulernen, vielmehr, ich habe also eine lange Beziehung hinter mir. Ja. Und versuche also jetzt eine neue Beziehung aufzubauen. Ja. Ich habe zwar an der alten noch derbe zu knacken, aber ich kann also nicht lange allein leben. Mhm. So, und bei mir ist das Problem, wenn ich losziehe und eine Frau kennenlerne, unterhalte ich mich mit ihr auch super, nur das Problem ist, die Frauen, wenn ich die Frau entweder zu mir einlade oder ich zu ihr gehe, das Einzige, was da rauskommt, ist, dass die Frau also nur mit mir pennen will. So, das hört man ja eigentlich immer umgekehrt, ne? Dass die Frauen sich beschweren, die Männer legen es nur daraufhin an. Ja, solche Erfahrungen hast du gemacht, dass die Mädels nur scharf sind, mit dir in die Kiste zu steigen? Ja, so ungefähr. Also ich unterhalte mich mit der Frau unheimlich super. Aber ist ja auch schön, oder nicht? Ja, das ist schön, klar. Aber was hast du dagegen? Ich habe eigentlich gar nichts dagegen. Nur das Einzige, wogegen ich was habe, ist, dass die Frauen, also ich bin kein Typ für One-Night-Stand. Ja, also dir sind die Frauen zu sexbesessen. Ja, kann man so sagen. Das ist ja eine ganz, ganz neue Perspektive, die ich hier höre. Ja, also ich möchte eine tiefere Beziehung eingehen. Also ja. Ich möchte keine Beziehung nur fürs Bett haben. Sag ich ja. Mal so. Was lernst du da für Frauen kennen, wenn das sich immer und immer wieder so häuft? Ja, ich weiß nicht, ob das mit meinem Beruf zusammenhängt oder sonst. Was machst du vom Beruf? Also ich bin beruflich Detektiv. Detektiv? Ja. Aber das wissen die Frauen doch nicht. Ja, das kommt im Gespräch so zustande, dass sie das erfahren. Das macht die wahrscheinlich so heiß. Ja? Das ist wahrscheinlich so ein erotisierender Beruf für die, dass also die nur das eine noch im Kopf haben. Ich ja. Will mit dem Detektiv. Das Komische ist ja, die fragen mich, also wenn ich so mit einer Frau ins Gespräch komme, ja. unterhalten wir uns über etliche Dinge. Ja. Und dann, ich weiß nicht warum, aber das nächste, was kommt, ist, die fragen dann immer, was ich beruflich mache. Ja, ja gut, dann gebe ich meinen Beruf an und. Wie ist die übliche Reaktion? So ja, bei mir die gerade. Reaktion ist von wegen, ja, oh, trägst du auch eine Waffe so, von wegen hier, wie im Fernsehen, ein Fall für zwei und so. Und nee, so ist das nicht. Naja, und dann aber die sind durchweg immer interessiert, die Frauen. Ja, interessiert sind sie immer. Ja, klar. Mhm. Also an meiner Figur kann es auch nicht hängen, weil ich bin eigentlich ziemlich dünn. Ja. Und wenn ich Himbeersaft trinken würde, würde ich aussehen wie ein Fieberthermometer. Ja. Und das Problem ist eben, wenn ich jetzt also mich mit denen unterhalte, verstehen wir uns eigentlich auch super. Ja. Nur... Was passiert denn, wenn du es quasi ablehnst, direkt am ersten Abend ins Bett zu gehen? Du musst es ja nicht machen. Ich lehne es ja auch nicht ab. Ich sage, ich habe aber auch grundsätzlich gesagt, du pass auf, meinetwegen Sabine jetzt oder so, ne? Ja. Ich finde dich ja ganz lieb und toll und nett. Ja. Aber ich bin... Du bist kein Typ für One-Night-Stands, Detlef. Genau. Aber es kann doch sein, dass Sabine mit dir am ersten Abend ins Bett gehen will, ja. Aber dass Sabine auch weiter an dir interessiert ist. Ist sowas nicht passiert bisher? Ja, das ist, also mir ist das bisher so passiert. Nein, also sagst du zu mir, auf die Tour fahre ich nicht. So. Und dann, also ich habe zu ihr also gesagt, ich habe mich also auch in sie verliebt. Ja. Und aber sie nicht in dich? Doch, auch. Auch. Also ich sag mal so, sie ist verheiratet und ihr noch Ehemann, ja, ist ein Amerikaner. Ja. Und der ist also nach Amerika wieder abgehauen, ja, und hat sie sitzen lassen. So. Und sie hat sich gewundert, dass ich sie überhaupt mal irgendwie angesprochen habe und sie also nach irgendwo in eine Kneipe eingeladen habe, mhm, irgendwie was trinken. Und das hat also auch soweit gut geklappt. Also Detlef, wir nennen sie Sabine, das ist jetzt dann diese Art neue Beziehung, wie du es gerade am Anfang gesagt hast. Ja. Ja. Aber da tut sich doch schon etwas an, da entwickelt sich doch was über diese One-Night-Stand-Geschichte hinaus. Ja, also ich hab von vornherein gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Ja. So. Und da hat sie gesagt, sie hat sich auch in mich verliebt, ja, nur sie ist sich noch nicht sicher. Ja. So, aber sie möchte mit mir schlafen. Ja, das ist doch wunderbar. Dann schlaf doch miteinander und du hoffst, dann sei ein guter Liebhaber, damit kann man ja die Frauen oder die Menschen auch überzeugen, dass sie sich dann sicherer wird danach. Ich sehe das Problem gar nicht so sehr. Nee, das Problem ist darin, ich habe ja mit ihr geschlafen. Ja. So, und dann hat sie also nach drei oder vier Tagen, war sie dann bei mir zu Hause, mhm, und hat zu mir gesagt, du Detlef, ich glaube, das ist doch nichts, ich möchte das nicht. Ja. Das ist natürlich jetzt im Rahmen dieses Gespräches jetzt nicht möglich aufzudröseln, was da vielleicht an Hintergrundproblemen bei der Frau vorhanden sind. Das liegt sicher nicht daran, dass ihr nur am ersten Abend miteinander geschlafen habt. Insofern können wir das jetzt nicht weiter vertiefen, Detlef. Tut mir leid. Ich denke aber im Prinzip, so als allgemeiner Tipp, dass du schon, wenn sie das will, natürlich mit ihr schlafen sollst, wenn du es auch willst, und einfach an der Frau erstmal dran bleibst. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Warum nicht? Weil sie in Bayern jetzt wohnt. Und du wohnst weiter weg. Und ich wohne ein bisschen weiter weg, das sind knapp 500 Kilometer. Ja, es gibt Telefone und es gibt auch Wochenenden, wo man hinfahren kann. Hey, die Sache, die ist ja auch schon gelaufen. Aha, wie auch immer, Detlef. Du bist ein Detektiv und von dir wollen die Frauen immer nur das eine. Was meinst du, wie viele Männer dich beneiden, die das jetzt gehört haben? Alles Gute, Detlef. Ciao. Alles klar. Tschüss. Mike, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Mike. Ja, und zwar wurde mir jetzt gerade ganz anders, als ich wieder den Namen Sabine hatte. Oh, du hast auch eine Sabine, eine Verflossene? Nein. Aber ist das das Thema, weswegen du angerufen hast? Ja, genau das. Wirklich? Ja. Das ist ein Zufall dann. Ja, und zwar komme ich aus Essen und fahre halt öfter so zum Stadtbummel so nach Köln. Ja. Und dann war ich da heute im Pizzahut drin. Ja. Ja, und dann habe ich sie gesehen. Du hast heute Sabine im TH gesehen? Ja. Wie, zum ersten Mal? Nee. Ja, doch, als Bedienung. Und wer weißt du, dass die Sabine heißt? Die hatte so einen Button hier auf der Brust, wo dann halt ihr Name drauf stand. Und auf dem Bon, den man dann da kriegt, stand dann auch halt von der Bedienung der Name drauf. Und dich hat's umgehauen. Du hast gar nicht mehr an Pizza und an Hut gedacht, sondern nur noch an Sabine. Ja, eben. Und wirklich zum allerersten Mal oder schon mal irgendwann, ja, ist sie dir schon mal aufgefallen? Nee, zum allerersten Mal. Heute zum allerersten Mal? Ja. Heute hat es reingeschlagen bei dir? Ja, aber total. Und du kannst überhaupt nicht einschlafen jetzt? Du denkst nur an Pizza, Sabine. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihr das so beibringen soll. Ja, wenn sie jetzt zuhören würde, wäre das natürlich eine feine Sache, ne? Ja, eben. Nee, nur, und zwar, ich habe dann daraufhin halt, weil auf dem Bon da stand halt ihr Nachname und dann bin ich halt bei uns halt zur Post gegangen. Ja. Und dann habe ich ins Telefonbuch gedacht, dachte mir, so viele können mit dem Nachnamen nicht sein. Und Kölner Telefonbuch? Ja. Ja. und ja, stand dann 17 oder 18 Stück drin mit dem Nachnamen. Ja, das ist dann fast aussichtslos. Ja, nee, so aussichtslos war das dann nicht, weil ich bin so verrückt und hab mir dann die ganzen Nummern aufgeschrieben, hab dann überall angerufen. Nein, nein. Ja, und nachgefragt, ja, so und so könnte ich mal die Sabine sprechen. Ja. Und wenn da dann halt keine Sabine da war, dann habe ich gesagt, halt, oh, Entschuldigung, habe ich mich wohl verwählt. Ja. Ja, und dann beim 10., ja, da habe ich dann halt gefragt, so, ob ich Sabine sprechen kann. Er sagte, ja, die ist momentan nicht da, die ist noch arbeiten. Dachte ich, im Pizzahut da, oder? Sagt er, ja, genau. Da hattest du sie. Ja. Was, eine Männerstimme? Ja. Eine ältere Männerstimme? Ja, älter, also ich denke mal, es war ihr Vater oder so. So, und dann weiter? Spannen uns nicht zu sehr. Ja, nee, dann sagte ich, dass ich mich nochmal melde und dann habe ich halt über die Telefonnummer und über die Auskunft habe ich dann halt jetzt ihre komplette Adresse. Wie viel hast du da angerufen? Das war heute Abend irgendwann so. Aber nur einmal? Oder so. Ja. Warum hast du nicht nochmal angerufen, nachdem sie dann vermutlich von der Arbeit zurückgekommen ist? Nee, also da hatte ich dann nicht so den Mund zu. Ich wollte erstmal nur ihre Adresse und... Musst du machen, Mensch. Ja, und was soll ich ihr dann sagen? Also, sag ihr, dass du beeindruckt bist von ihr, dass sie dir gut gefallen hat und du vorschlägst, ob man vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen kann. Ui. Ja, bei dieser Entfernung... Voll rauf. Was? Bei dieser Entfernung... Also naja, Essen und Köln ist ja nun nicht die Welt. Setze dich in den Zug morgen oder am Wochenende und fährst hierher. Ja, gut. Das ist ja nun eine faule Ausrede, die Entfernung. Dann halt auch super Lampenfieber, weil ja, das hatte ich noch nie. Ja, klar, verstehe ich, hätte ich auch. Ist auch natürlich, die Gefahr besteht auch, dass die Frau dich am Telefon vollkommen abblitzen lässt, ne? Ja, eben. Aber das ist auch egal, dann bist du abgeblitzt, aber du hast es gewagt und das ist schon mal ganz toll. Oh, dann kann ich aber nie mehr nach Köln in Pizzahut. Nee, dann gehst du halt in eine andere Pizzeria. Schmeckt ja sowieso nicht so gut bei denen, finde ich. Ja, geht. Mike. Du musst das jetzt morgen machen. Da gibt es überhaupt jetzt gar kein Hin und Her und kein Zögern. Morgen, die arbeitet tagsüber, ne? Ja, denke ich mal. Heute hast du um 8 angerufen, da war sie nicht da. Dann rufst du morgen um 9 an oder um 9:30. Ja. Ne? Also klare Sache. Hand drauf? Ja, okay. Okay. Und wir machen das mal so. Wir melden uns bei dir nochmal am Mittwoch. Und dann gucken wir mal, was draus geworden ist. Ja, klar. Okay? Okay. Toll, toll, toll. Jo, danke. Tschüss, Mike. Ciao. Ursula, ui, 76. Ich grüße dich. Ja, kann ich jetzt so lossprechen? Und ja. Das wird dann da gehört. Ja, alle hören dich. Darf ich du sagen? Ja, ne? Ja, na, selbstverständlich. Ja. Also, Domian, das ist ein ganz komisches Thema. Sowas hast du bestimmt noch nicht gehört. Und ich habe auch nie gewusst, dass ich so anrufen kann, oder was? Ich habe vorhin Arabella Knight gehört. Ja. Und da war ein Thema, es war eine Zahnärztin da, die ihre Patientin unter Hypnose behandelt. Mhm. Und diese Patientin war auch mit, hatte eine ganz schwierige Sache. Es hat ungefähr 3 Stunden gedauert, so wie sie sagte. Und das geht dann folgendermaßen vor sich. Sie ist bei Verstand, also nicht, dass sie jetzt ganz abgetreten ist, sondern diese Zahnärztin unterhält sich mit, erzähle ich das alles im Zusammenhang, weil ich so furchtbar nervös bin. Ja. Also bis jetzt verständlich. Ja. Und diese Zahnärztin unterhält sich dann vorher mit der Patientin, dass sie etwas kennenlernt und fragt dann nach etwas, was diese Patientin an ganz besonders Schönem erlebt hat und was sie gerne nochmal wieder erleben würde. Mhm. Und da ist ihr dann auch was eingefallen und sie hat dann erzählt, diese 3-stündige Operation hätte sie bei vollem Bewusstsein, ohne Schmerzen, sehr gut überstanden und das würde sie jederzeit wieder machen. In Hypnose? In der Hypnose, ja. Also wach, aber in der Hypnose eben. Und hat dann dieses Erlebnis nochmal gehabt. Dieses wunderschöne Erlebnis. Ja. Nun sitze ich hier seit ungefähr 1,5 oder 2 Stunden und überlege, ich habe auch gerade so eine Sache hinter mir mit dem Zahn. Mhm. Und wenn mir das passiert wäre, dann habe ich festgestellt, zu meinem Entsetzen, dass ich eigentlich gar nichts habe, was ich nochmal wieder erleben möchte. Was so schön war, dass ich es nochmal wieder hochholen möchte, du um bist, es nochmal zu erleben. Und das macht mich so fertig. Ich sitze hier und zitter und bitter. Ja. Und also um es nochmal zu sagen, du bist 76 Jahre alt. Also du bist 76. Ja. Hast also eine ganze Menge erlebt schon. Ja, sehr viel. Und da ist nicht gar nichts dabei, was du nochmal gerne erleben würdest wollen, weil es so schön war? Nein. Das habe ich aber eben erst festgestellt. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Mhm. Also ich habe eigentlich so ein Rauf- und Runter-Erlebnis gehabt, war eigentlich ganz zufrieden. Es ist mir auch nie so schlecht gegangen. Also, aber ich habe sehr schwere Sachen zwischendurch erlebt. Aber nichts. Mein erster Mann ist gefallen, mein zweiter Mann ist mit 57 Jahren am Infarkt gestorben. Zwischendurch war ich über 10 Jahre Witwe. Mit 18 bin ich vergewaltigt worden, bin zu Hause rausgeschmissen, habe dann den ersten Mann daraufhin geheiratet, der aber also ich habe nichts Gutes erlebt. Und das Kind ist auch gestorben und das zweite Kind, da hätte ich 10 andere für groß machen können, so schwer war es. Aber auch eine Frage, Ursula, die so die Erinnerung vielleicht an die erste Zeit mit deinen Männern, war die denn nicht schön? Gab es kein schönes Verliebtsein? Ich habe ja keine Männer gehabt. Ich habe ja nur diese Vergewaltigung erlebt. Ja. Meine Mutter war so ein bisschen fromm und prüde und die mich rausgeschmissen hat. Die hat gesagt, also in unserem Haus nicht. Ich hatte noch 4 Geschwister und also bei mir nicht und so wie du zurechtkommst ungefähr. Als das Kind dann geboren wurde, musste ich es in ein Heim geben und durfte dann aber wieder nach Hause kommen. Es ist dann aber gestorben, das Kind, nach 22 Monaten. Aber das, ja, also so war eigentlich mein ganzes Leben. Das war eigentlich gar nicht so schön. Da habe ich gerade nicht verstanden. Du sagst, dass der Mann mit 54 Jahren am Infarkt gestorben ist. 57. Ja. Das war dein Mann. Das war mein zweiter. Dein zweiter Mann. Und das war meine Frage auch. Gab es denn da nicht in gewisse Zeiten, wo es sehr schön war zwischen euch? Ja, den kannte ich aber auch schon von Kind auf an. Das war so eine Sandkistenbekanntschaft. Und wir mochten uns immer und wir haben, wir haben zusammen Sport betrieben und sowas alles. Und ich weiß gar nicht, wir mochten uns so und haben dann geheiratet. Aber wenn ich das so höre, ich höre das ja öfter jetzt, ja, diese Sendung habe ich schon des Öfteren gehört und da fahren die Leute gerne in Ohnmacht vor Glück und was weiß ich und erleben da Orgasmen, wo sie gar nicht wieder von runterkommen und sowas alles. Ich habe sowas nie erlebt. Nun ist mein Leben bald zu Ende und ich weiß gar nicht, ich könnte gar nicht zu der Zahnärztin sagen, also das möchte ich nochmal erleben. Ist das jetzt sehr schlimm für dich, diese Einsicht da? Ja, da werde ich eigentlich gar nicht mit fertig. Weißt du, was mich wundert? Du wirkst sehr, sehr eloquent und sehr reflektierend auch. Ja. Dass dir das jetzt erst auffällt, aufgrund so einer Fernsehsendung? Es hat sich vielleicht mein ganzes Leben dadurch ganz gut gehalten, weil ich immer versucht habe, andere aufzurichten und die immer gesagt haben, also ich bin wie ein Baum, an dem man sich festhalten kann und mir ist es immer gelungen, Leute, die am Boden zerstört waren, aufzurichten. Und ich habe immer nach außen den Eindruck vermittelt, als wenn ich eine ganz starke Frau war. Ja. Und je schlechter es mir ging, desto lustiger und aufgeschlossener und stärker wirkte ich nach außen. Und du hattest kaum jemanden oder niemanden, an den du dich dann anlehnen konntest? Nie. Nie? Nie eigentlich. Nein, wenn ich mir das richtig überlege, eigentlich nicht. Ich meine, auch wenn ich sehr schwer krank war, gewiss, mein Mann hat mich gepflegt und hat mich umsorgt und hat mich betüdelt, aber das ist ja jetzt nicht das Himmelstürmende gewesen, nicht? Ursula, dann frage ich mal anders, wenn du keine guten, also wirklich keine herausragenden Erlebnisse mit Menschen hattest, hattest du nicht, das käme mir in meinem Leben auch sofort in den Sinn, sehr schöne Erinnerungen beispielsweise an Natureindrücke? Ja, wenn ich, da brauche ich bloß an Sonntag zu denken, wie diese Sendung war, nee, es war am Samstag, wie dieses kleine Mädel von 9 Jahren, da mit dem blinden Mann reinkam, der so wunderschön sang und sie so wunderschön spielt, ich kann mich auflösen. Oder wenn ich Musik höre. Kunst zum Beispiel. Ja, Kunst. Ja, oder Musik. Bleiben wir bei der Musik. ja, ich brauche, gehe jetzt vielleicht in die Musikhalle, ein großes Orchester. Mhm. Ich mache die Augen zu und andere müssen Platz haben, wo sie das Orchester sehen. Ja, aber das ist doch dann auch schon mal ein Wert, an dem man sich auch sehr erfreuen kann, wenn man solche Dinge, dann lass mal die Vergangenheit Vergangenheit sein. Wenn du jetzt solche Dinge hast, an denen du dich so sehr erfreuen kannst, ja, weil es ein gutes Konzert, bitte? Das kann ich alles nicht mehr, gesundheitlich, wollen wir so sagen. Ja. Das kann ich alles gar nicht mehr. Und deswegen erschüttert es mich so, weil ich eigentlich sag, ich bin so ziemlich am Ende. Und lebst du ganz? Es ist mir so aufgefallen, ja. Was war das bloß für ein Leben? Ich hab das, also ich wollte ein paar Mal Schluss machen und all so ein Quatsch, aber. Bist du denn jetzt schwer krank auch? Naja, es langt so, ne? Ja. Also, und du lebst alleine? Ja. Ja. Hast du Freundinnen? Ja, das ist auch so ein Ding. Also die sind alle weggestorben mir. Also du lebst relativ einsam und alleine? Einsam nicht, weil ich versuche, ich gehe auf Menschen zu. Mhm. Also das tue ich auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass sie mich mögen, weil die mich so kennen, wie ich jetzt hier so rede. Mhm. Die haben überhaupt keine Ahnung, was dahinter ist hinter meinem Schicksal, bis auf eine. Ist das für dich nicht eine ganz große Überwindung gewesen, jetzt hier in der Öffentlichkeit anzurufen und dieses zu erzählen? Ich kann das gar nicht begreifen. Ich begreife es noch nicht. Du starke Frau stellst dich ja jetzt als sehr schwacher Mann, als sehr schwachen, aber sympathischen Menschen dar. Ja, ich verstehe es selber nicht, dass ich jetzt hier anrufe. Ich habe aber die ganze Zeit immer gedacht, ich habe ja einen Sohn. Und ich habe mir immer gedacht, also dich möchte ich als Sohn haben. Gott, das hat man so. Warum, weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Aber es gibt nicht so kein Verständnis für hat. Ist es ganz verrückt oder ist es ganz schwach oder ist es ganz hochtrabend oder eben ganz doof. Auf alles stellst du dich ein und kannst es verstehen. Und wie ich da aufgekommen bin, weiß ich selber nicht. Ursula, ich muss ehrlich sagen, dass ich in Anbetracht einer Zuschauerin, die 76 Jahre alt ist und die sagt, dass sie in ihrem Leben eigentlich so nichts Schönes erlebt hat, weiß ich erstmal nichts zu sagen drauf, auch nichts Tröstendes. Was ich aber sagen kann, das habe ich gerade ja auch so ein bisschen angedeutet schon, ist, dass vielleicht die Rettung, sage ich jetzt mal, zur Beruhigung für dich selbst, vielleicht man so denken sollte, dass man wirklich jetzt Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und das, was man noch genießen kann, was im Rahmen deiner Gesundheit und deines Aktionsvermögens auch noch möglich ist, dass du das tust, Stichwort Kunst, Musik, Natur oder Bücher oder was weiß ich, dass du da noch dein Glück suchst und findest und einen Genuss findest vielleicht auch. Tja, ich weiß es nicht, also ich bin sowas von erschüttert, über mein Leben bin ich jetzt erst so erschüttert und es ist mir so, ach Gott, es hat gar keinen Zweck, dass wir weiterreden. Mhm. Nicht. Es ist, weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll. Mhm. Also ich weiß gar nicht, es war eigentlich ein nutzloses Leben. Ich hätte gar nicht leben brauchen. Ich hab keinem was gegeben, nicht viel gebracht, nicht viel, hab natürlich auch keine tiefen Tiefen erlebt, genauso wenig wie ich hohe Höhen erlebt habe. Ursula, ich könnte mir vorstellen, dass das schon jetzt dich sehr aufbringt, dieser Gedanke. Und ich möchte eigentlich jetzt nach unserem schon auch recht langen Gespräch dich trotzdem nicht so in deine Einsamkeit entlassen und würde dir gerne anbieten, vielleicht ein paar Worte mit meinem Jürgen zu sprechen, meinem Psychologen im Hintergrund. Ja, würde ich gerne annehmen. Ja, dann bleib bitte mal am Telefon. Und ich wünsche dir trotz dieser schon auch sehr erschütternden Einsicht für deine weiteren Jahre alles Gute. Von Herzen wünsche ich dir das. Ja, ich danke dir. Bleib bitte am Telefon. Ja, danke schön. Tschüss, Ursula. Tschüss, Romian. Jens, 32, ja. Nee, 23. 23. So jung noch. Hallo. Hallo. Ja, ich bin jetzt total überrascht, weil ich habe gedacht, dass ich vorher eine Warnung kriege, dass ich jetzt dran bin. Jetzt bist du aber. Ja. Das ist jetzt. Pass mal, wir machen es so. Jens, Vorsicht, es geht jetzt los. Okay. Hallo Jürgen. Hallo. Ich habe an für sich eine sehr traurige Geschichte zu erzählen. Ich bin auch zurzeit. Ich bin auch unheimlich traurig. Weißt du, Jens, entschuldige mal bitte. Ich bin. Bevor wir jetzt miteinander reden. Ja. Ich hatte das gerade sehr, sehr, du hast das Gespräch mitgehört, ne? Ja. mich hat das sehr beeindruckt, im negativen Sinne. Ich finde das auch. Ich find's ganz, und ich ganz erschütternd, wenn man am Ende des Lebens sagt, dieses Leben war sinnlos. Ich möchte so gerne, dass ich irgendwann, wenn ich alt werden sollte, dieses nicht sagen werde. Das ist einer meiner größten Befürchtungen. Ich hab mal einen Traum gehabt. Das ist jetzt nicht mein das, worüber ich eigentlich reden wollte. Aber ich habe mal einen Traum gehabt und in diesem Traum war ich ein uralter Mann und ich war in einem Altersheim und ich wusste genau, ich werde sterben in diesem Traum. Ich wusste, ich werde sterben und ich habe auf mein Leben zurückgeguckt und gemerkt, ich habe nichts vollbracht, ich habe nichts geschafft, ich habe nichts erlebt. Das war ein furchtbarer Traum. Das war im Grunde genommen ein wunderschöner Traum, wenn ich den jetzt im Nachhinein mir anschaue, dass ich halt weiß, dass ich noch irgendwie was erleben und was schaffen und was machen will. Und, ja, also das sollte einen selbst irgendwie auch nochmal den Impuls geben, wirklich aus jedem Tag das rauszuholen, was irgendwie möglich ist. Ne? Das Beste draus zu machen, jedes Mal. Das ist ein schönes Vorhaben, ja. Lieber Jens, du hast wegen eines anderen Themas angerufen. Ja, wegen einem anderen Thema. Ich bin zurzeit halt wirklich ziemlich niedergeschlagen. Und es liegt daran, dass, ich bin jetzt 23 Jahre alt. Mhm. Ich habe seit einem halben Jahr eine Beziehung gehabt, die ist jetzt vorbei, mit einer 32-jährigen Frau. Mhm. Die ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist nach ihren eigenen Angaben glücklich verheiratet, was ich wirklich stark bezweifle. Wir sind jetzt getrennt, also wir sind auseinander. Ja. Und sie ist schwanger. Von dir? Von mir, ja. Der Mann ist sterilisiert. Also, und sie hat mir wirklich glaubhaft versichert, dass sie es wirklich von mir hat. Und ich glaube das auch hundertprozentig. Mhm. Ich weiß, dass es so ist. Also sie würde mir sowas niemals irgendwie als irgendwas unterstellen oder sonst was. Also es ist wirklich die Wahrheit. Mhm. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sie will dieses Kind abtreiben, das ist schon mal klar. Aha. Sag mir, warum ihr getrennt seid. Ich denke mal hauptsächlich deswegen, weil sie wirklich, ich glaube, dass sie hat es im Moment auch nicht leichter als ich. Ja. Mhm. Also sie geht durch die Hölle. Das ist eine seltsame Art von, eine ganz komische Art von Liebe, die wir hatten. Ja. Mhm. Es ist wirklich eine Art von Liebe. Jetzt ist die der Kontakt aber radikal abgebrochen. Der Kontakt ist noch nicht, doch an für sich schon. Ich habe sie heute erst noch angerufen, ja. Allerdings unter einem Vorwand, der eigentlich schon länger existiert. Ich bin halt gerade umgezogen und sie hat bei sich zu Hause noch einen Küchenschrank mit Möbeln und so. Halt so ein Pipapo halt, ja. Aber im Grunde genommen, als ich bei ihr heute angerufen habe, ging es mir nicht um diesen Küchenschrank und den ganzen Kram, sondern ich wollte sie bloß einfach sprechen. Ja. Ja. Aber wir haben natürlich nur über diesen Küchenschrank geredet. Ist es denn so, dass sie ganz definitiv gesagt hat, ich möchte es nicht mehr? Sie hat definitiv gesagt, es ist vorbei, ja. Und das ist so definitiv, dass du selbst es auch aufgegeben hast, irgendwie noch etwas zu versuchen? Das Ding ist, ich glaube nicht, dass sie das will. Also sie will an für sich nicht mit der Geschichte aufhören. Mhm. Weil wir haben... Das ist eine komische Art von Liebe. Es ist keine normale Art von einer Liebe, wie man sie sich vorstellt zwischen Mann und Frau. Die basiert wirklich, es hat angefangen mit Sex, ja. Mhm. Wirklich, es hat angefangen mit Sex. Und also total schwer zu erklären. Und jetzt hängst du natürlich völlig in der Luft. Ich häng total in der Luft. Und weiß nicht, was du machen sollst. Traurig wegen der Sache. Wahrscheinlich hat die, natürlich wird diese Beziehung zu dir schon aus irgendeinem Manko, vermute ich mal, entstanden sein. Auch wenn sie zu dir sagt, dass sie ihren Mann sehr liebt. Irgendein kleines Manko, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht an die glückliche Ehe, die sie immer versucht hat, die sie mir auch bis zum Schluss noch erzählt hat. Selbst als sie mir dann halt erzählt hat, dass sie schwanger ist und dass es nicht mehr geht. Du meinst, also ich weiß, dass sie zu Hause wegen dieser Geschichte durch die Hölle geht. Aber andererseits... Ich habe auch vollstes Verständnis für, dass sie dann sagt, es ist vorbei und es geht nicht mehr. Vor allem, weil der Mann von der Geschichte wusste, von Anfang an, von mir und ihr. Und das mehr oder weniger toleriert hat, weil die an für sich in einer sagen wir mal, offenen Ehe leben. Mhm. Aber jetzt hat sie sich gegen dich entschieden. Ja, natürlich. Und sie hat sich für diesen Mann und die Familie entschieden. Und das hört sich wirklich so an, so grausam das auch ist, wo ich ja sonst eigentlich immer ein Verfechter des Werben um einen Menschen bin, dass du das wahrscheinlich so akzeptieren musst und den Schmerz und die Trauer aushalten musst. Und ich weiß halt, dass es ihr genauso geht im Grunde. Ja. Und diese Liebe ist halt auf eine ganz seltsame Art. Sie ist, das ist nicht der normale Art von Liebe zwischen Mann und Frau, die halt da steht. Ich meine, es ist das reine Gefühl, sondern sie basiert auf Sex irgendwie. Also es ist ganz komisch, ganz, ganz seltsam. So haben wir uns halt kennengelernt. Es ging, beim Kennenlernen ging es wirklich nur rein um Sex. Mhm. Da wurde auch gar kein Hehl drum gemacht. Sie ist halt eine Bedienung in einer Disco, wo ich halt Stammgast bin. Und es gibt keinen klugen Ratschlag, mit schwerem Liebesschmerz, wie man damit lebt. Das muss man immer alleine ertragen. Das ist so grauenhaft. Das ist das Perverse fast schon. Ja. Ich habe keinen Liebesschmerz. Ich habe keinen Liebesschmerz. Doch, ich habe schon Liebesschmerz, aber nicht diesen Liebesschmerz, wie ich ihn. Ich bin schon verliebt gewesen und ich weiß, was Liebesschmerz ist. Und das ist nicht dieser Liebesschmerz, den ich kenne. Das ist eine Traurigkeit. Mhm. Eine ganz seltsame Art von Traurigkeit, die ich gerade fühle. Wir haben irgendwie was. Diese Liebe ist so Bruder- und Schwestermäßig. Mhm. Jeder, der einen Bruder hat oder eine Schwester. Oder Hans. Ja. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ja. Viel Power. Ja, die brauche ich im Moment wirklich. Ja. Alles Gute. Tschüss. Ciao, Domian. Ja. Jürgen. Ja. Ich wollte dir jetzt noch sagen, ich weiß, dass du oft gelobt wirst. Du machst eine ganz fantastische Sendung, echt. Danke. Und du bist ein sehr netter Kerl, finde ich. Tschüss. Ciao. Martina, 30 Jahre. Hallo. Hallo. Martina. Ja. Dein Thema? Mein Thema ist Telefonsex. Und zwar hatte am Freitag ja bei dir jemand angerufen, ja. Ein Mann. Hat er. Und ich fand es ziemlich unglaubwürdig, was er gesagt hat, weil ich persönlich habe, und zwar professionell, also gegen Bezahlung, Telefonsex gemacht. Mhm. Über mehrere Jahre. Und in der Zeit natürlich auch irgendwo ziemlich viel geredet mit Leuten und auch mit Frauen und immer wieder ja zu dem gleichen Resultat kommt, dass Telefonsex für Frauen völlig uninteressant ist, weil es nicht ihren sexuellen Fantasien entspricht. Ach. Aber du hast doch den Telefonsex dann professionell mit Männern betrieben, ne? Ja, ja, richtig. Aber du hast es dann irgendwie so erfahren von den Frauen. Ja, ich habe mich halt auch mit Freundinnen darüber unterhalten, also wie das halt so abläuft. Und wir haben eigentlich alle gesagt, nee, können wir uns für uns nicht vorstellen, dass das ein Angebot wäre, was wir annehmen würden und schon, also erst recht natürlich nicht dafür bezahlen, ja. Ja gut, das ist ja noch ein anderes Thema mit dem Bezahlen. Aber der hat ja nicht bezahlt, ne? Nein. Das war ja so. Wenn ich habe über dieses Thema so in meinem Bekanntinnenkreis auch schon oft gesprochen. Und da muss ich ja recht geben, dass so, ich würde mal sagen, 70% der Frauen auch sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, am Telefon so etwas zu machen. Aber es gibt auch 30% der Frauen, die sagen, ich würde es gerne machen, ich habe es schon gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich würde nicht rigoros sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Aber es müsste halt ein Partner sein, oder sagen wir mal so, ich habe es auch gemacht, wenn ich halt mit jemandem zusammen war und wir örtlich getrennt waren, was weiß ich, durch beruflich oder sonstige Dinge. Und dann schon, also dass man, wenn man sich kennt und wenn man weiß, was dem anderen gefällt und man halt auch irgendwo sich vorstellen kann, wie der riecht und wo er einen jetzt berührt oder so, dann ist das eine Sache, die ich sehr schön finde und die ich mir auch sehr wohl vorstellen kann. Aber also ich möchte dieses Gespräch jetzt zum Anlass nehmen, doch mal zu fragen, euch, das Publikum zu fragen, ob es Frauen gibt, die diesen relativ anonymen Telefonsex gerne machen. Wenn ihr das gerne macht, dann ruft ganz einfach schnell an. Vielleicht kann man die eine oder andere Frau heute noch in die Sendung nehmen. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Kurze Frage noch zu dir. Du machst das aber nicht mehr professionell. Mittlerweile nicht mehr, nein. Du hast es nebenher gemacht oder in so einer Agentur? Richtig voll Fulltime-Job. Ich habe es nebenher gemacht. Ja, von dir zu Hause aus? Nein, schon in der Agentur, eben nachts. Ja. Und du hast dann natürlich dieses immer vorgespielt, ne, am Telefon. Du hast nie richtig mitgemacht. Richtig. Ja, das ist dann Das verstehe ich auch nicht. Das wird mich völlig abtören, die Vorstellung. Ich rufe bei irgendeiner Profi-Telefonsexerin an und denke mir, die bügelt dabei oder sowas, ne? Ja, das ist halt die Kunst, ja. Also ich habe immer gesagt, es hat halt auch viel mit Schauspielkunst zu tun, klar, ja, weil ja. Es nimmt ja auch jeder eine bestimmte Identität an. Also man gibt ja jetzt nicht sich selber preis, sondern man ist halt jemand, ja. Man spiegelt halt auch eine andere Person vor, als man letztendlich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass du da auch viele abgewichste Leute am Telefon gehabt hast und unangenehme Leute auch. Kann das sein? Mit Sicherheit auch, ja, hatte ich aber das auch nicht? Sehr viele, sehr nette. Ich hatte auch relativ schnell Stammkunden gehabt und die halt auch wussten, wann ich da bin, mit denen ich mich auch wirklich total nett unterhalten habe, das muss ich auch sagen. Ich hatte mal eine Kollegin von dir hier am Telefon, die mir erzählte, dass sie ja irgendwann wirklich bis oben stand, weil sie auch so viele perverse Dinge spielen musste. Ging dir das auch so? Ja, also die habe ich dann halt nicht mehr gemacht. Wir waren halt immer zu mehreren und wenn es halt, also zum Beispiel so Sadomaso-Sachen, habe ich einfach auch nicht gut rübergebracht und dann habe ich halt gesagt, Mensch, ich habe da eine Kollegin und die steht da total drauf. Und dann wurde der halt, also hat er mit der gesprochen. Erinnerst du dich an dein allererstes Gespräch? Ja, das war ziemlich heftig, weil als ich damit angefangen habe, hatte ich, muss ich dazu sagen, überhaupt keine praktische sexuelle Erfahrung. Ach, das auch nicht mal. Also es war wirklich die reine Theorie und ich habe halt so eine Art Konzept bekommen, ja. Und ich habe auch eine sehr konservative Erziehung genossen, war auf der Klosterschule 9 Jahre. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ich war 19. Ach so, ja. Ja. Und also da standen dann plötzlich halt so Wörter wie Schwanz und Wichsen und ich habe gedacht, oh Gott, das bringst du nie über die Lippen, diese Worte, ja. Und es ging dann aber verhältnismäßig gut und irgendwann war es halt auch wirklich witzig, ja, weil es einfach, man hat wirklich eine andere Identität plötzlich. Also du hast dann wirklich wie der Blinde von den Farben gesprochen, ne? Ja. Wie kamst du denn überhaupt in diese Szenerie rein? Als Klosterschülerin, Mensch. Ja, es war halt einfach, ich brauchte Geld, weil ich habe halt eine Ausbildung gemacht und musste halt nebenher irgendwas verdienen, war eine Anzeige in der Zeitung, Mädchen mit angenehmer Telefonstimme gesucht und ich habe angerufen und die hat dann auch gleich gesagt, ja, es geht halt um Telefonsex und ich war halt neugierig und habe mich mit der getroffen und habe gesagt, ach ja, probiere ich halt einfach mal. Wie lange dauerte immer eine Schicht? Ich habe immer 6 Stunden gehabt. Ach du lieber Gott, 6 Stunden mit wie viel Orgasmen? Vorgetäuscht? Ganz unterschiedlich. Also manchmal an guten Abenden hatte ich 12 Gespräche und an schlechten Abenden vielleicht auch mal nur 3. 6 Stunden, wie viel bekommt man da bezahlt? Ich bekomme, also es war dann pro Gespräch 35 Mark gewesen. Wie lange dauert ein Gespräch? Das war unterschiedlich, bei 9, so 5 Minuten, manchmal 10 und bei Stammkunden auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Jetzt bist du raus aus dem Geschäft? Ja. Warum? Ja, genau, aus dem Grund, weil irgendwann stand es mir halt sonst wo und ich habe halt gedacht, also ich krieg ein normales Sexualleben nicht mehr geregelt, wenn ich mich länger mit so vielen, Aber du hast dann deine wirkliche reale Praxis dann auch nachgeholt. Ja, ja. Die Erfahrung gemacht. Wunderbar, Martina, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt sind wir weit in der Zeit, aber ganz schnell eine Musikpause jetzt. Ihr Lieben, es ist tiefe Nacht, es ist 1:38:39, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit dem Talkradio Domian und das Talkradio Domian ist heute ganz offen, ohne Wenn und Aber, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt und über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 29 11, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Stefan, 20. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Dein Thema? Ja, und zwar, ich habe vor 2,5 Jahren sind jetzt, habe ich jemanden kennengelernt auf der Kirmes und mit der bin ich jetzt mittlerweile 7 Monate zusammen. Und in diesen ganzen 2,5 Jahren, ich habe es immer versucht, sie anzubaggern. Dann klappte es wieder, dann klappte es mal nicht. Und dann war noch die Sache mit den Eltern. Die hatten da was gegen. Damals war ich, vor 2 Jahren war ich 18 und sie 14. Ach du je. Ja, das war ein kleines Problem im Altersunterschied. Mhm. Wir sind jetzt 4 Jahre auseinander. Und ich meine, mittlerweile hat es sich so geregelt, dass ihre Eltern dann nichts mehr gegen haben. Sie ist jetzt 16? 16, ja. Und wir waren jetzt vor gut 2 Monaten, 1,5 Monaten im Urlaub bei den Eltern. Die sind vorgefahren und die Mutter hatte dann Geburtstag und dann sind wir halt so, zur Überraschung sind wir dann dahin gefahren. Und das war ein super Tag, haben dann da übernachtet und sind 1,5 wieder zurückgefahren. Mhm. Aber jetzt in den letzten 2-3 Wochen hat sie sich so stark verändert gegenüber mir, so in dem Sinne, sie wollte nichts mehr von mir. Mhm. Und ich weiß nicht, wo es dran liegt. Es ist nichts vorgefallen? Nein, überhaupt nicht. Kein Streit? Nein, gar nicht. In den letzten 2 Monaten, sagst du? Ja. Also, ich muss sagen... Es gibt kein Ereignis von dem an, das dann bemerkbar war für dich? Ja, ich meine, es ist so, sie... nee, das muss ich andersrum sagen. Ich mache eine Lehre als Kellner und muss Wochenende arbeiten. Mhm. Das hatte ich ihr aber vorher gesagt. Und da sagte sie, ja, wäre in Ordnung. So, sie hat jetzt eine Ausbildung angefangen als Erzieherin und sie arbeitet halt von Montag bis Freitag und hat nachmittags um 4, 4:30 Feierabend. Mhm. Und wenn ich dann in der Woche frei habe, sehe ich auch zu, dass ich möglichst viel Zeit mit ihr verbringe. Ja, aber das Wochenende kann sie dann halt nicht mit dir verbringen. Ja, eben, das ist die Sache. Ne? Und du meinst, dass sie das schon wurmt oder ärgert? Ja, genau. Weil sie möchte vielleicht auch mal mit ins Kino oder so. Ja, das heißt, sie ist dann schon jedes Wochenende alleine? Ja, was heißt alleine? Also ohne mich, ne? Ja, ohne dich, ja klar. Ja. Also sie hat schon eine Freundin oder so, mit der sie was unternimmt. Also ohne mich, ne? Wie macht sich das denn bemerkbar, so die Distanzierung? Ja, also wenn ich sie anrufe oder so, das dauert dann 2-3 Minuten und dann tschüss. Und sonst war es immer so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, haben uns über alle möglichen Sachen erzählt und jetzt... Also du merkst, dass im Prinzip die Stimmung zwischen euch gestört oder ziemlich runtergesunken ist, ne? Ja, also sie ist verdammt ruhiger geworden. Ja. Wie sind so eure so Zärtlichkeiten? Tauscht ihr das noch aus? Ist das noch? Ja, also wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Noch nie? Ja, ich schon, aber sie weiß ich nicht. Also wir zusammen noch nicht. Ja. Und ich weiß nicht, also wir lieben uns schon. Also Stefan, ich denke, da ist der allererste Weg, jetzt mal der Sache auf den Grund zu gehen, was bei der Freundin los ist. Das kannst du nicht einfach nur so hinnehmen und nur wahrnehmen und registrieren. Du musst die darauf ansprechen. Ja, nur wie soll ich das jetzt anfangen? Es wird ja wohl irgendwann jetzt mal ein paar freie Stunden sein, wo ihr euch seht. Ja, natürlich. Ich bin heute Abend hingefahren hatte die Freundin vorher abgeholt von ihr und dann sind wir da zusammen hingefahren und da sagte sie, sie hatte keinen Bock heute Abend, was mit uns zu unternehmen. Ja. Ich war auch total ruhig und... Okay, das ist nun gefloppt heute Abend, aber es wird ja möglich sein, dass du mit ihr alleine, nicht mit jemandem zusammen, alleine dich unterhältst demnächst mal. Und wenn du am Telefon es ankündigst, dass du gerne mal mit ihr sprechen möchtest, das ist unbedingt der erste Schritt, den du tun musst. Und dann muss man weitersehen, je nachdem, was sie gesagt hat. Vielleicht kann man das noch einrenken, vielleicht kann man es ja durch das Gespräch sogar irgendwie wieder hinkriegen. Oder sie sagt dir wirklich die knallharte Wahrheit, dass die Luft raus ist. Kann ja auch sein. Aber das wäre auch ganz gut, dann wüsstest du, woran du bist. Aber so tappst du ja vollkommen im Nebel. Ja, sicher. Du musst an die Frau ran und mit ihr reden. Vernünftig reden. Die nicht Vorwürfe machen oder sowas, aber ganz sachlich reden. Sonst machst du dir ja auch den Kopf jetzt, was da los ist. Und du wirst unglücklich und dann stehen dann wieder Aggressionen und weiß ich was alles. Das ist alles nicht in Ordnung so. Ja, also genau da. Wir haben mit einem ganz schlechten Gewissen nach Hause gefahren. Mhm. Weil ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht und was habe ich verkehrt gemacht. Stefan, du musst das rauskriegen, was da nicht stimmt. Du musst so schnell wie möglich versuchen, ein paar Stunden, eine Stunde mit ihr zu verbringen. Dich mit ihr zu treffen. Also ich habe morgen habe ich ja Schule. Ja. Und dann habe ich in der frei und Mittwoch auch nochmal. Gut, dann ruf sie an und mach ein Date aus. Ja. Viel Glück. Danke. Stefan. Tschüss. Ich danke dir erstmal. Ciao. Tschüss. Heinz, 39 Jahre. Ja. Hallo Heinz. Hallo Jürgen. Dein Thema. Ja, ich trage gerne Damenunterwäsche. Du trägst gerne Damenunterwäsche. Warum? Ja, warum? Weil es mir Spaß macht. Seit wann macht dir das Spaß? Ach, das ist schon 14, 15 Jahre. Ja. 14, 15 Jahre, da warst du Anfang... Damals die erste Wäsche von der Mutter geklaut und so. Mit Anfang 20 so? Ja. Was sind das für Wäschestücke, die du gerne trägst? Ja, ich hab jetzt drei Korsett mit Strapsen und... Hast du jetzt gerade auch an? Ja, ja. Und Damenschlüpfer, Damenschlipp, ne? Ja. Mit sich dann halt an, zahlst auch mal tagsüber unter der Hose und am Hemd. Also jetzt nur Slip und... Also du ziehst unter deiner normalen Kleidung die manchmal an, die Sachen? Ja. Und wenn du dann... Lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet. Das ist ja das Problem dabei. Meine Frau hat es nicht so gerne. Aber die weiß es. Ja, die weiß das, aber... Ich versuche das immer noch zu verheimlichen, weil sie da das ist Quatsch, das... Wo ist deine Frau jetzt im Moment? Die ist auf Kegeltour. Achso, das heißt, du hast freie... Aber die könnte gleich nach Hause kommen, ne? Nee, die kommt erst morgen an. Achso, das heißt, du kannst in Strapsen und Korsett rumlaufen. Ja, genau. Nach Lust und Laune. Ja. Du sagst, weil es dir gefällt. Das reicht mir noch nicht aus. Das reicht dir nicht aus? Nee, ich denke, wenn man so eine Passion hat... Ja, erotische Gefühle dabei und... Es kommt mir halt immer dabei auch so und... Mhm. Also es turnt dich schon an? Aber insgesamt habe ich da... Schuldgefühle nicht direkt, aber so Angstgefühle, hoffentlich kommt sie nicht, hoffentlich erwischt sie mir einen nicht oder so, ne? Wo versteckst du denn diese ganzen Sachen? Das weiß ich, dass ich die habe. Die liegen bei mir im Nachtkonsolation, also unter der Nachtschublade. Da, ne? da wird aber nicht viel drüber gesprochen. Nee, der Bruder wird nicht drüber gesprochen. Mhm. Weiß sie das? Wie lange seid ihr verheiratet? Oh, wir sind jetzt schon seit 1982. Weiß sie das von Anfang an? Ja, während der Ehe ist das wohl dann so aufgekommen. Hat sich das bei dir, dieser Spaß daran, noch in den letzten Jahren gesteigert? Ja. Ich warte immer auf die Momente, wo ich sage, so, heute bin ich alleine, heute kannst du mal so gehen, wie du gerne lustig bist. Ne? Würde dir das gut gefallen, wenn deine Frau auch darauf abfahren würde? Das würde mir sehr gut gefallen. Ja. Das ist natürlich dann tragisch, wenn sie das nicht will. Nun, wäre es vielleicht mal ganz schön, vielleicht werden sich in den nächsten Sendungen mal der eine oder andere melden. Ich werde wahrscheinlich nicht der Einzige zu sein in der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Also wie die anderen Männer mit so etwas umgehen, weißt du? So, ja. Du bist damit ja da auch ganz alleine, oder? Ja, eben. Ich kann da mit keinem drüber sprechen. Du hast keine Gleichgesinnten, die du kennst. Nee, die, weil ich komme auch aus einer kleinen Ortschaft, da kann man auch nicht allzu viel über solche Dinge sagen. Ja. Ne? Sag mal, wo kaufst du dir diese Sachen denn dann? Ja, wo kaufe ich die? Ich kaufe die bei Neckermann, bei Waschquelle. Du lässt sie schicken, also. Und dann kommen die Pakete und deine Mutter sagt, deine Frau muss die annehmen. Ja, ja. Ja. Und dann sagst du, dass wieder ein Paket für dich kommt. Ich finde ja solche Sachen, wenn man auf sowas steht und Spaß dran hat, überhaupt nicht schlimm. Nee. Wenn man Spaß dran hat, okay. Es ist nur problematisch, wenn der Partner nicht drauf abfährt. Und du kannst sie ja nicht dazu zwingen, ne? Nee, das will ich auch nicht. Da hängst du in der Zwickmühle drauf. Das ist immer so ein Problem. Deswegen, ich hatte schon ein paar Mal jetzt versucht, dich zu erreichen, das ganze Jahr schon. Und bevor ich dann endlich mal durchgekommen bin, dass man mal ein bisschen darüber reden kann oder so. Ne? Heinz, wie ist denn das so? Funktioniert denn so der, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, der normale Sex? Funktioniert? Das ist kein Problem. Kein Problem. Muss ich euch sagen. Also dieses mit der Damenunterwäsche ist nur noch so ein Zusatzkick. Ja, so ein Kick dabei. Ne? Sehr schön, wenn ich dabei mal anziehen dürfte. Das wäre der absolute Kick. Ne? Ja, ja, das ist noch nie passiert. Nee, das ist noch nie passiert. Du ziehst auch Damenstrumpfhosen an? Ja. Ja. Auch Pumps? Ja, ich habe mir welche, aber die sind etwas zu klein. Große 43er Größen sind immer schlecht zu kriegen. Ja. Und da gibt es wohl auch in England jetzt irgend so eine, wie nennt sich die, Transformation oder so ähnlich. Ja. Das ist so eine Transvestiten-Tauchhauskette. Ja. Und da könnte man das kaufen? Da könnte man das kaufen. Also würdest du schon gerne in, auch in Strapsen, Strumpfhosen und mit Pumps rumgehen in der Wohnung? Ja, das würde ich schon machen. Wenn du das, dann, wenn du alleine bist, kann das passieren, dass du dann stundenlang in der Wohnung so rumläufst? Ja, das kann passieren. Jetzt heute Abend 8 Uhr habe ich die Sachen alles. Und endet das dann immer, dass du onanierst irgendwann? Nö, nicht immer. Stehst du dann viel vom Spiegel und guckst dich auch an? Ja, dann drehe ich mich und schaue und gucke. Das ist natürlich klar, ne? Ja. Ja, also ich, das wäre vielleicht interessant, wenn jetzt durch dieses Gespräch andere Männer auch noch animiert werden, mal anzurufen. Das wäre mal sehr interessant. Fände ich auch interessant. Heute wird es vielleicht nicht mehr so klappen. Morgen haben wir wieder ein Hauptthema, aber Mittwochnacht dann, von Mitte auf Donnerstag. Man sagt, vielleicht wird sich der eine oder andere mal melden, dass man mal hört, wie die anderen das haben. Andere Leidenschaften, sag ich mal, so darüber sprechen. Würdest du denn gerne mit so jemandem aus dem privaten Kontakt haben, einem Mann? Ja, würde ich ganz gerne. Ja. Um mal Erfahrungen auszutauschen. Ja. Und die tollsten Sonderangebote, ja, ne? Ja. Da kann man ja vielleicht einige Informationen. Das ist eine wunderbare Sache. Heinz, bleib mal bei uns, ne? Am Fernseher. Ja, ich auf jeden Fall zu. Und dann gucken wir, was da passiert in den nächsten Tagen. Okay. Also, trotz der Schwierigkeiten, alles Gute. Ich bedanke mich für das Gespräch. Tschüss, Heinz. Jürgen. Tschüss. Ciao. Werner, 32. Ja, hallo Domian. Hallo Werner. Jetzt bin ich ganz nervös, weil ich mal durchgekommen bin. Ja. Und bei mir geht's also um Drogen. Um Drogen? Welche Drogen? Ja, Heroin. Bist du selbst Konsument? Nein, ich nicht. Ich habe also vor circa, sag ich mal, 3-4 Wochen eine alte Bekannte wieder getroffen, die ich aus früheren Zeiten kenne. Ja. Und der erste Kontakt war eigentlich, ich bin also von der Stadt aus zu meiner alten Gegend runtergefahren. Ich wollte in die Nachbarstadt. Mhm. Und da hat sie an der Haltestelle gestanden und ich dachte, wo wolltest du hin? Ja, ich wollte zu meiner Mutter, weil ich Sachen erledigen, eigene Wohnung habe ich jetzt und so weiter und so fort. Und dann kann sie ja mitfahren, ne? Habe ich sie mitgenommen. Und circa eine Woche später habe ich sie dann wieder getroffen und mit einem Bekannten mich unterhalten habe. Und da hat sie mich also erst einmal um Geld angehauen. Mhm. Und dann dachte ich, also ich kann dir auch nichts geben, weil ich zurzeit arbeitslos bin. Ich kann dir wohl so nicht irgendwo hinfahren oder so. Ja, dann fahre mich irgendwo hin, sagt sie, ne? Und dann wusste sie aber nicht, wohin sie jetzt rumgefahren. Und dann sagte, pass mal auf, sagt sie, ich muss jetzt noch weg, aber wir können uns heute Abend dann nochmal treffen, ne? Weil ich ein bisschen nachgehakt habe auch. Was sie hat und so weiter und so fort, wollte sie aber nicht sofort sagen. Wir treffen uns heute Abend, mal sagt sie, und dann sprechen wir mal. Ja. Und dann haben wir uns abends auch getroffen und sie kam auch. Und dann hat sie mir also die ganze Wahrheit gesagt, pass mal auf, das weißt du bestimmt schon. Ich sag, na, was soll ich denn wissen, ne? Also ich nehme Drogen, sagt sie, ne? Mhm. Und da war ich also fix und fertig. Also ich habe keine Wohnung, habe alles verloren bis jetzt. Zu Hause wohne ich auch nicht mehr, sagt sie. Ja. Und da hat sie mir also alles dann berichtet, ne? Also sie hängt voll an der Nadel. Voll an der Nadel. Ja. Wie viel konsumiert sie am Tag? Also ich immer so zwischen 50, 80 Mark. Ja. Ne? Und jetzt stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Ja, ich möchte ihr jetzt gerne helfen. Ich habe sie auch schon mit nach Hause genommen erstmal. Im Moment geht's noch. Mhm. Und ich möchte ihr jetzt gerne helfen. Vertrauen hat sie auch schon zu mir gefasst. Finde ich auch ganz gut. Sie sagte auch, also anfangs dachte, habe ich dich ein bisschen belogen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Und ich vertraue mir mittlerweile auch schon. Ich möchte ihr jetzt gerne helfen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich ihr helfen könnte. Ist sie denn, habt ihr über das Thema Therapie und Drogenberatungsstelle und sowas gesprochen? Ja. Ich habe sie also jetzt so weit, sie geht also auch zum Jugendbüro bei uns, wegen Gesprächen, und sie möchte auch davon wegkommen. Ja. Ne? Weil sie sagte, das bringt also nichts mehr. Ich sehe halt auch, ich hänge genug an der Nadel, sagt sie auch nur vom nächsten Schuss immer rum. Weil ich ja doch erstmal kein Leben mehr. Also, ich sag, du bist 20 Jahre, sag ich, ne? Du bist ein liebes Mädchen, sag ich, und das ist doch Scheiße, sag ich, ne? Ist sie denn in einer professionellen Drogenberatungsstelle schon gewesen? Nein, noch nicht. Die hat also, wie gesagt, die hat schon eine Therapie gemacht, also eine Entziehungskur, so eine Entgiftung. Ja. Und da hat man nachher wieder angefangen. Ja. Ja. Ich denke, dass das der wichtigste Schritt wäre, wenn sie von sich aus entscheidet, dieses anzustreben. Mhm. Dass sie erstmal in eine Beratung geht, mit dem Fernziel einen Entzug zu machen. Eine Entgiftung. Ja. Und dass du sie emotional unterstützt. Ich würde sie nicht finanziell unterstützen. Nee, mache ich auch nicht mehr. Und ihr nur beistehst, dass da jemand ist, weil das kann schon ganz schön helfen. Ja. Aber sie freut sich auch mittlerweile, macht auch viele kleine Geschenke, sie isst gern Süßigkeiten, so Schokoriegel und sowas alles und Weingummis, ne? Und dann kriege ich immer alles schön ein. Heute habe ich auch eine Tasse geschenkt mit einer Diddlemaus drin, mit Schokobons drin und auch die Werbung gemacht. und Schokoriegel und Schokolade und hat sich auch sehr gesagt, mein Gott, du bist doof, du verwöhnst mich so, sagte, hat doch keiner für mich gemacht, ne? Ich war so kein Menschen, der praktisch dachte, wo ich hingehen könnte, ne? Pass mal auf, Werner, ich möchte dir aber auch das Angebot machen, weil das immer eine heikle Sache ist, wie man sich als Außenstehender gegenüber süchtigen Menschen verhalten soll. Da bin ich ja nur auch nicht der Profi, sondern der Profi sitzt hier im Hintergrund. Bleib mal bitte am Telefon und sprich mal ein paar Worte mit unserem Jürgen. Ja, okay. Ja? Danke schön. Okay, ciao. Mandy, 26. Ja, hallo. Hallo Mandy. Ich möchte den Typen von vorher nur noch mal sagen, dass er sich auf jeden Fall Hilfe holen soll, weil er das garantiert nicht alleine schafft. Mit Sicherheit nicht alleine, nee. Nee. Ja, und ich habe ein komplizierteres Thema. Ja? Und zwar geht es bei mir um den Menschen, den ich seit 4 Jahren kenne, zu dem ich keine Beziehung habe, sondern nur eine Freundschaft, der etwas über 50 ist und seit ungefähr einem Jahr jetzt Krebs hat. Und auch stirbt und keiner versteht, also er wird wahrscheinlich sterben. Hm. Und es versteht keiner, dass ich mir da wirklich Sorgen drum mache. Also es ist ein, beschreib mir diese Beziehung mal noch ein bisschen näher. Ist das eine Freundschaft? Ja, es ist jemand wie ein Vater zu mir. Also ich habe in ihm ziemlich viel gefunden, wo ich früher niemals hatte. Und wir sind uns auch recht näher gekommen. Also jetzt, ihr habt auch viel in den letzten Zeiten sehr viel Kontakt miteinander gehabt. Ihr besucht euch, macht Sachen zusammen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir zusammen weggegangen sind. Man hat sich halt zusammen unterhalten, über Probleme geredet, über Sachen. Ja, ganz, ach das, ja. Also ein Freund. Genau. Ja. So, und jetzt ist der Freund sehr schwer krank. Genau. Und du möchtest dich gern um ihn kümmern oder tust das auch? Ja, ich kümmere mich um ihn. Ich mache, was ich kann. Und wo liegt jetzt das Problem? Das Problem da liegt darin, dass mich keiner versteht, dass ich echt total am Ende bin, dass er stirbt, dass ich einen Menschen verliere, wo ich total gern habe und dass ich jetzt zum zweiten Mal genau das durchmache, was ich schon einmal durchgemacht habe, nämlich meinen Freund verloren vor 5 Jahren, der mir in meinen Arm gestorben ist und ich kann das nicht und alle sagen, lass das und opfer dich doch nicht so dafür auf und ich würde es gern, aber das geht mir so nahe und ich kriege da keinen Abstand. Hm. Wer sagt das denn in deiner Umgebung? Oder wer kann das nicht? Von der Mutter bis zur besten Freundin, bis zum besten Kumpel. Also die meinen, du solltest da auf mehr Distanz gehen zu diesem Mann? Ich sollte das Ganze auch einfach besser verarbeiten und ich soll da nicht so viel darüber nachdenken und das muss sein und man wird krank und jeder stoppt mal und all diese Sachen, aber wie ich mich jetzt tatsächlich fühle und dass ich mir Sorgen mache und dass es mir verdammt nahe geht, weil es ein Mensch ist, wo ich doch verdammt gern hatte, dass die ganzen Leute das einfach nicht kapieren. Also für mich ist das auch völlig klar, wenn du wie auch immer eine Beziehung, einen freundschaftlichen Kontakt zu diesem Mann hast, ist das ja doch normal, dass du dich A, um ihn kümmerst, B, ist es völlig normal, dass du mitfühlst und dass dich das auch berührt, finde ich völlig normal. Deswegen verstehe ich auch nicht so sehr, wie deine Umwelt dann da so drauf reagiert. Du möchtest schon diesem Mann beistehen in seinen schweren Zeiten jetzt. Klar. Ja, Mandy, dann musst du das auch tun. Klar. Der Punkt ist halt nur, dass es mich auch kaputt macht, dass ich regelrecht daran zugrunde gehe und das belastet dich sehr. Total. Ich träume wieder. Ich habe schlechte Albträume, also wirklich und. Also die Belastung ist schon sehr groß. Ja. Und die Erinnerung dann an das Schicksal, was du vorher da hattest. Verdammt. Ist er denn und ich hasse es, ich bin hierher gezogen, weil ich einen Neuanfang starten wollte und ich sitze genau in derselben Scheiße wie damals und hey echt, wozu raff ich mich denn jedes Mal wieder auf, wenn jedes Mal alles wieder von vorne anfängt? Mhm. Und das kapiere ich nicht, irgendwie, wie verflucht, wie verhext und ja, der Mensch hat sich halt eben auch verändert und behandelt einen auch nicht mehr so freundlich und... Wie der, dieser Freund jetzt? Ja, total, also ich erkenne ihn kaum wieder und... Schmeißt mit Gegenständen um sich und schimpft auch ein. Ist er denn so krank, dass er wirklich also unheilbar ist? Also er hat jetzt wieder einen Rückfall, er wurde operiert und hat jetzt eben wieder einen Rückfall und ich weiß es nicht. Ich hoffe doch immer, dass er noch gesund wird und ich hoffe, dass ich... Ja, okay, ich höre die Musik. Ja, du musst nicht spontan sofort aufhören, wir haben da immer noch ein bisschen Puffer. Also Mandy, ich weiß ja nun auch wirklich deine ganzen privaten Vergangenheitsverstrickungen nicht. Trotzdem denke ich, wenn man das will, wenn man jemandem helfen will, vor allen Dingen auch in so einer schweren Zeit, dann sollte man das auch tun. Und ich finde es auch sehr ehrenwert, wenn du das machst. Vielleicht hat der Mann ja auch gar nicht viele nahe Bekannte mehr um sich herum. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss, Mandy. Ciao. Ciao. So, die Musik läuft. Was sagt uns das? Das sagt, die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. In der Technik war Richard Sandrowski. Und morgen, ich habe es vorhin ja schon am Anfang gesagt, heißt unser Thema Panik, panische Geschichten. Was habt ihr aus Panik schon alles angestellt? Und was ist euch schon passiert, weil andere Menschen extrem panisch in einer Situation reagiert haben? Ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr unter 01309211. Telefon. Ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr. Faxmäßig unter 01301515222. Und um 1 Uhr, Punkt 1 Uhr, heißt es dann wieder 1 Live Domian. Ich freue mich auf euch. Eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.